Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und wir beriefen von ihnen 12 Obmänner. Und Allah sagte: Ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gibt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durchallt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt. Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die Gutestuenden. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ein Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet. Ungläubig sind ja diejenigen, die sagen, Allah ist ja Al-Masih, der Sohn Maryams. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er Al-Masih, den Sohn Maryams, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat zu allem die Macht. Die Juden und Christen sagen, wir sind Allahs Söhne und seine Lieblinge. Sag, warum bestraft er euch dann für eure Sünden? Nein, vielmehr seid ihr menschliche Wesen von denen, die er erschaffen hat. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, und zu ihm ist der Ausgang. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach einer Unterbrechungszeit in der Reihe der Gesandten Klarheit zu geben, damit ihr nicht etwa sagt, zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen. Nun ist ja ein Frohbote und ein Warner zu euch gekommen, und Allah hat zu allem die Macht. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemandem anderen der Weltenbewohner gegeben hat. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Sie sagten, O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten, tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein. Und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie, die anderen, sagten, O Musa, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Er sagte, mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder. Darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Er, Allah, sagte, gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler.